50 languages. 5. 5. Länder und Sprachen. Länder und Sprachen. John ist aus London. John ist aus London. London liegt in Großbritannien. London liegt in Großbritannien. Er spricht Englisch. Er spricht Englisch. Maria ist aus Madrid. Maria ist aus Madrid. Madrid liegt in Spanien. Madrid liegt in Spanien. Sie spricht Spanisch. Sie spricht Spanisch. Peter und Martha sind aus Berlin. Peter und Martha sind aus Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Berlin liegt in Deutschland. Sprecht ihr beide Deutsch? Sprecht ihr beide Deutsch? London ist eine Hauptstadt. London ist eine Hauptstadt. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Die Hauptstädte sind groß und laut. Die Hauptstädte sind groß und laut. Frankreich liegt in Europa. Frankreich liegt in Europa. Ägypten liegt in Afrika. Ägypten liegt in Afrika. Japan liegt in Asien. Japan liegt in Asien. Kanada liegt in Nordamerika. Kanada liegt in Nordamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Brasilien liegt in Südamerika.